Es ist wieder passiert. Heute Vormittag hat ein junger Mensch vermutlich durchgedreht, hat zur Waffe gegriffen und in seiner Schule im baden-württembergischen Winnenden gemordet, anschließend auf der Flucht mehrere Passanten getötet und wurde dann von der Polizei erschossen. Mindestens 16 Menschen sind tot. Am Telefon ist jetzt die Kriminologin Britta Bannenberg. Sie forscht an der Universität Gießen. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Frau Bannenberg, was geht im Kopf eines solchen Menschen vor? Naja, genau weiß man das selbstverständlich nicht. Man kann ja nur rekonstruieren, was in bisherigen Fällen darüber bekannt geworden ist. Wir wissen ein bisschen etwas über Täter, die sich anschließend selbst getötet haben, aber Tagebücher hinterlassen haben, Aufzeichnungen, in denen sie oft jahrelang eine solche Tat geplant haben und sich in Rachegedanken ergangen haben oder eben auch ausgemalt haben, wie sie mit dem großen Abgang letztlich auch von der Bühne treten wollen. Das sind dann keine Zufälle, keine spontanen Taten, sondern geplante Aktionen. Der Begriff Amok, den wir ja da gern benutzen in diesem Zusammenhang, kommt aus dem Malaiischen. Das haben wir in den letzten Jahren gut gelernt und kommen auch leider nicht dazu, es zu vergessen. Amok heißt in blinder Wut angreifen. Aber sind das überhaupt Amokläufe, wie Sie in der letzten Zeit erlebt haben oder jetzt auch in Winnenden? Blinde Wut, plötzliches Ausrasten ist doch eher selten gewesen. Man hat immer von einer kontrollierten Vorbereitung gehört und dann eben diese entschlossene, zielgerichtete Tat gesehen. Selbstverständlich. Also dieses ganze Phänomen als Amok zu bezeichnen, ist eigentlich auch nicht zielführend. Was ist Amok? Also wenn Sie es so definieren, wie Sie es getan haben, dann passt es eben nicht. Im Grunde versuchen wir, dieses Phänomen zu greifen, indem wir uns fragen, was sind die Motivlagen der Täter? Und das führt ja in diese Richtung, die Sie anfangs gefragt haben. Was geht im Kopf eines solchen Täters vor? Warum tut er das? Das sind ja die Fragen, die die Kriminologen bewegen. Aber natürlich auch Forscher, die sich fragen, lassen sich solche Ereignisse vermeiden? Und kann man Bedrohungen erkennen, in denen sich so etwas anbahnt? Also es ist durchaus darauf hinzuweisen, dass es sehr seltene Taten sind, zum Glück. Das ist aber andererseits, wenn man bei dieser Seltenheit überhaupt von einem gewissen Effekt des Anstiegs oder der Häufigkeit sprechen will, unter jungen Tätern sicherlich zunehmen wird. Ja, das wollte gerade einhaken, Frau Bannenberg, weil wenn Sie sagen selten, also wir haben heute Vormittag in den Nachrichten von einem Amoklauf in Amerika gehört, das ist vermutlich jetzt nur eine zeitliche Koinzidenz, dennoch wenn man gerade die letzten Jahre oder auch nur Monate überschaut, dann ist es immer wieder passiert und ist doch eine, also man hat den Eindruck einer eklatanten Zunahme solcher Taten. Nein, also das trifft es deshalb trotzdem nicht, wenn wir die weltweiten Ereignisse hier zusammenzählen, dann zeigt es nur unsere besondere Faszination im Grunde ja auch für diese sehr extreme Gewalttat. Nehmen wir etwa Gewalttaten unter Jugendlichen und Schülern oder nehmen wir Tötungsdelikte im häuslichen Bereich, dass also in der Regel Männer ihre Partnerinnen und Kinder töten, dann ist das aber deutlich häufiger. Das geht in die Hunderte jährlich und in Deutschland haben wir etwa einen Fall wie diesen einmal im Jahr, was schlimm genug ist. Wir haben aber deutlich mehr Bedrohungsfälle und das sind auch Fälle, die man ernst nehmen muss, größtenteils. Das heißt, hier lässt sich im Vorfeld etwas abwenden, was vielleicht in einer solchen Tat enden könnte. Und da sollte sich auch das Forschungsinteresse noch stärker darauf richten. Schulen sind in den letzten Jahren vornehmlich die Tatorte gewesen. Den Auftakt zu dieser unseligen Tradition bildete vor ziemlich genau 10 Jahren der Amoklauf an der Columbine High School im amerikanischen Littleton, wo 2 Schüler 13 Menschen töteten. Hat das im schlimmsten Sinn jetzt so sehr Schule gemacht, dass wir es immer wieder erleben? Es macht insoweit Schule, als die jungen Täter, die sich mit dem Gedanken tragen, etwas Ähnliches zu vollführen, sehr wohl an dieses Ereignis immer wieder selbst erinnern und dieses zum Teil feiern. Es gibt in Deutschland Fanclubs, die Geburtstage dieser Täter feiern, genauso wie den von Robert Steinhäuser. Und das heißt, in den Szenen, der Täter von Erfurt. Ja, in den Szenen, in denen man sich mit solchen Gedanken trägt, wird in einer Art Lobrede dieses Ereignis dargestellt als eine Rache der Jugendlichen gegenüber den Erwachsenen. Und das ist natürlich etwas für Menschen, die persönlichkeitsgestört sind, was durchaus zur Tatführung dann letztlich beitragen kann, also ein Verstärkereffekt. Ein neuer Amoklauf an einer Schule in Baden-Württemberg mit mindestens 16 Toten. Im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur ist die Kriminologin Britta Bannenberg. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Vorbilder? Sie haben es schon erläutert, dass also richtige, ja, wenn man so will, Helden geschaffen werden durch diese Taten. In diesem Zusammenhang ist immer wieder davon die Rede, dass das Internet hier eine fatale Rolle spielt. Dort sind die Foren, wo sich solche Geister ballen. Ja, das ist vollkommen richtig und deshalb wird es auch bei den Jugendlichen, wenn überhaupt, zunehmen und eben nicht bei den Erwachsenen, weil sich die Jugendlichen dort doch sehr viel mehr austauschen. Wir wissen aber aus der Suizidforschung, dass es diese Nachahmungseffekte gibt. Das ist also kein Hirngespinst, sondern es ist tatsächlich so. Wir können jetzt sicher vorhersagen, dass in den nächsten 2 Monaten an allen Schulen Deutschlands vermehrt Bedrohungslagen entstehen werden oder Bedrohungen eingehen werden. Das heißt, diejenigen, die sich schon gedanklich mit so etwas befassen, die werden angeregt, es jetzt wieder zu versuchen. Sie feiern ihre Helden und in ihrer verqueren Welt tauschen sie sich darüber sehr zeitnah und detailliert aus. Sie nehmen auch diese Bilder sehr stark zur Kenntnis, was im Grunde die Medien dazu veranlassen sollte, keine Bilder zu zeigen. Also das ist wirklich ein Punkt, der zur Nachahmung anregt. Der Täter soll mit einer schwarzen Maske und einem schwarzen Kampfanzug bekleidet gewesen sein. Das hat man auch schon öfter beobachtet. Also sozusagen dieses Dressing-up dieser Täter. Was haben diese Symbolik, diese Rituale für eine Funktion? Es gibt sehr verschiedene Funktionen. Zum einen ist dieses Masking natürlich eine Art, sich selbst eine Anonymität zu geben. Und in der Anonymität ist die Gewalttätigkeit höher. Man ist also gewaltbereiter, wenn man sich so verkleidet. Das ist aus langjährigen psychologischen Forschungen, etwa des Psychologen Zimbardo, lange bekannt. Es ist aber auch der Nachahmungseffekt, der sich hier durch Identifikation mit solchen Rächerfiguren, nehmen Sie Matrix, nehmen Sie The Crow, nehmen Sie aber auch die Columbine-Attentäter mit ihren Mänteln und dem Video, das im Netz in der Szene absolut bekannt ist und dann eben das Kopieren dieses Auftretens. Ich mache es jetzt wie der Harris in Columbine. Also das vermischt sich. Es hat auch eine Todessymbolik, schwarz, ganz klar. Suizid oder sich erschießen lassen ist ja häufig geplant. Zu dieser Krankenästhetik gehört auch, dass der Täter sich am Ende selbst tötet. Im vorliegenden Fall in Winnenden war das nicht so. Der Täter hat sich also richtig auf eine Schlacht mit den Polizisten eingelassen. Nach neuesten Informationen hat die Polizei ihn erschossen. Sie haben sämtliche Amokläufe der letzten Jahre in Deutschland untersucht. Wie rubrizieren Sie diesen Fall jetzt natürlich erst nach vorläufiger Kenntnis hier ein? Im internationalen Bereich ist das bekannt und etwa gleichzusetzen, weil die Motivlage die ähnliche ist. Entweder bringt sich der Täter selbst um oder er lässt sich im Feuergefecht von der Polizei erschießen. Das ist also durchaus vorweggenommen und zeigt ja diese Suizidneigung sehr deutlich an. Also insofern nur eine neue Variante, aber des gleichen Phänomens. Frau Bannenberg, jetzt werden wir wieder die Bilder im Fernsehen sehen heute Abend. Wahrscheinlich die Opfer unter den Planen, die Tränen der Verwandten, das Entsetzen der Mitschüler und der Bürger, ein Ort im Ausnahmezustand. Und wir werden dieselben Fragen hören wie nach Erfurt und Emstetten. Wie hätte man die Tat verhindern können? Naja, da wird man hier noch Einzelheiten abwarten müssen, aber in der Regel ist es eben schwierig und man darf auch nicht zu viel erwarten. Es sind rückzügliche Täter, es sind nicht die Gewalttätigen, die Intensivtäter, die also in einer Schule schon auffallen und vielleicht sogar schon lange Polizei bekannt wären, sondern es ist genau umgekehrt. Es sind eben Stille, die ihre Andeutungen sicherlich machen. Aber man weiß häufig nicht genau, was soll man tun, wie ernst soll man solche Drohungen nehmen. Es ist natürlich auch noch ein anderes Problem. Eltern wissen fast alle, dass mit ihren Söhnen irgendwas nicht stimmt. Aber die Scheu, sich professionelle Hilfe zu holen, vielleicht auch aufgrund einer falschen Vorstellung von dem, was Kinder- und Jugendpsychiatrie kann oder auch nicht kann, das ist wirklich ein Problem. Also man sollte mehr dazu aufrufen, sich diese Hilfe durchaus zu holen. Der Gesetzgeber hat nach der Tat von Erfurt, reagiert. Also das Jugendschutzgesetz wurde zum Beispiel geändert in Sachen Videospiele. Da wurden Verschärfungen eingebaut. Das Waffengesetz auch. Steinhäuser war Sportschütze. Das thüringische Schulgesetz hat man verändert. Das Landespolizeigesetz sogar. Also man hat reagiert. Also das Landespolizeigesetz beinhaltet, dass man jetzt nicht mehr auf ein Einsatzkommando warten muss. Die Polizisten am Ort haben nun ausreichend Befugnis, sofort einzugreifen. Diese legislativen Maßnahmen Maßnahmen haben die denn nach Ihrer Meinung in irgendeiner, ja, wirken sie oder sind sie dann nur ein hilfloses Mittel, das solche Taten am Ende dann doch nicht verhindern kann? Natürlich nicht, ne? Nein, sie sind nicht hilflos. Also die Veränderung der Einsatzlagen auf Amoklagen hin ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme. Unser scharfes Waffengesetz ist eine sehr gute Maßnahme. Man muss aber sehen, dass Realität und Praxis auseinanderklaffen. Die Täter holen sich in aller Regel die Waffen aus dem legalen Bestand ihrer Eltern, Großeltern und Onkel. Das heißt ja, sie werden zu Hause nicht so gesichert, diese Waffen, wie sie gesichert werden sollen. Und da muss man eben ansetzen. Das ist das eine. Die andere Frage ist aber eher in die Richtung Persönlichkeit der jungen Männer zielend. Also wenn in der Schule etwas bemerkt wird, und das setzt ja meist schon sehr viel eher an, dann sollte man im Grunde dort versuchen, auch bei Problemen, die solche Jugendliche haben, im Umgang mit Gleichaltrigen helfend einzugreifen. Dann lässt sich sicher das ein oder andere verhindern. Denn das sehen wir ja aus der Analyse der vielen Bedrohungsfälle, dass also da doch manche auffallen, untersucht werden und dann aber auch nach einem halben Jahr wieder in Freiheit leben und ihr Leben einigermaßen in den Griff bekommen. 16 Menschen sind heute in Winnenden gestorben. Über die Bluttat haben wir mit Britta Bannenberg gesprochen, Kriminologin an der Universität Gießen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Bannenberg. Und wir werden hier im Programm von Deutschlandradio Kultur Sie weiter informieren. Neue Informationen in knapp 20 Minuten hier im Radio Feuilleton.